Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu einer Stunde Netzmusik mit Christian Grasse. Hallo. Die nächsten 60 Minuten werden dominiert sein von Hip-Hop-Beats und Swing-Samples, denn wir hören gleich drei Veröffentlichungen von Dusted Wax Kingdom. Danach folgt eine Auswahl der aktuellen Free the Beats Compilations und zum Ende wird es dann auch noch Indie, poppig und folkig, denn wir werden einen wunderbaren Western-Soundtrack hören, der so klingt, als würde er von einem Quentin Tarantino-Film stammen. Los geht's mit Proletär und seiner Feeding the Lions EP. Wir hören It Don't Mean a Thing und Street Boys. What I do, da da do, da da do. Now By sampling the wealth of music, you can take a trip around the world. Stereophonic reproduction offers us the most natural and satisfying way of listening. Now pay close attention. Like the Rain. Das Stück ist Teil der Eponymia-EP des griechischen Künstlers Eponemic. Im Juli erschien beim Dusted Wax Kingdom Net Label und ich habe es entdeckt beim großartigen Machtdose Podcast. Schaut da unbedingt mal vorbei, lohnt sich eigentlich immer. Wir bleiben noch bei Hip-Hop und Trip-Hop aus dem Hause Dusted Wax Kingdom. Jetzt wird's aber verträumt und düster mit der Alchemist EP von Tamneo. Alchemist's Laboratory heißt dieses Stück. Alchemist's Laboratory von Tamneo alias Yevgeny Zonkin aus Moskau. Trip-Hop, Downtempo, Abstract Hip-Hop, so beschreibt Tamneo seine Musik. Das passt auch ziemlich gut zu den Klängen der Free the Beats Compilation. Die gleichnamige Musikplattform veröffentlicht ja in unregelmäßigen Abständen Musik unbekannter, aber absolut empfehlenswerten Künstlern. Wir hören vier Stücke der 9. und 10. Ausgabe der Free the Beats Compilation, und zwar von Force Fields, Beat Romantic, Leroy Lee und Embassy. Viel Spaß! cause I bought you all I could afford. Try to make you feel all adored. There's nothing I can say to take those silent sighs away. Bon Voyage von Force Fields und Tears von Beat Romantics. Beide Stücke stammen von der 9. Free the Beats Compilation, erschienen im Dezember auf der gleichnamigen Musikplattform. Davor hörten wir zwei Stücke der brandneuen Free the Beats Compilation. Die hat am 10. August das Licht der Welt erblickt. Beide gibt's als freien Download bei Bandcamp. Und wer will, kann für 10 Euro eine der streng limitierten CDs ergattern. Jetzt war es das so ein bisschen mit Hip-Hop-esken Klängen für heute. Wir widmen uns den Gitarren und hören eine Band, die mich irgendwie ein wenig an Radiohead erinnert. Vielleicht liegt es auch an der Stimme von Sänger Ethan Feldman. Hören zwei Stücke des Kanadiers, One und By the Moonlight. As you get older,

buzzing sound all around me. I felt it before. I felt it before. Buzzing sound all around me. Buzzing sound all around me. Puff Finn von Alligator Indian aus Asheville, North Carolina. Der Song ist die B-Seite ihrer aktuellen Download-Single. Corpsing heißt die und erschien im Juni bei der Musikplattform Bandcamp, also im Eigenverlag der Band. Genauso machen das auch die Toothaches aus New York. Hier ist die aktuelle Single der fünf Amerikaner. Wir hören Paved. Thank you. The Toothaches aus Brooklyn. We are an American Dance Punk Band, schreiben die fünf New Yorker auf ihrer Facebook-Seite. Aktuell zelebrieren sie den Sommer der Singles. Summer Singles heißt ihre Veröffentlichungsreihe bei Bandcamp. Seit Mai erscheint dort jeden Monat eine Download-Single. Wir hörten August und Juni. Wer mehr hören will, alle Links gibt's wie immer auf radiofrequency.net. Da findet ihr dann natürlich auch die Musik von Squento, wunderbar verträumter Indie-Folk bzw. Ambient-Folk, so nennt das Ben Lovell alias Squento. Wir hören sein Stück To The Grid. Excited to fall asleep. To the Grid vom New Yorker Musiker Ben Lovell alias Squento. Every Night Draws the Same Crowd heißt sein aktuelles Album. Das erschien im Juli bei Bandcamp als Download und auch als limitierte CD. Letzteres allerdings schon ausverkauft. Unbegrenzt dagegen ist der Zugriff auf einen ganz und gar wundervollen Soundtrack, den ich euch zum Schluss ans Herz legen will. Er stammt von den Yellowbirds und wurde für den Film Across the Whiplash aufgenommen und würde auch ohne Probleme in einen Quentin Tarantino-Film passen, finde ich zumindest. Und damit sage ich, Christian Grasser, schon mal Tschüss und gebe ab an die Yellowbirds. Die Musik der Sendung findet ihr auf radiofrequency.net. Und hier ist das letzte Stück für heute. Across the Whiplash vom gleichnamigen Filmsoundtrack. Macht's gut.